Deutschlandradio Kultur Literatur. Wir können aufatmen. Inmitten des italienischen Behördendschungels, der Schmiergeldaffären und mafiosen Vernetzungen bis in die Regierungsspitze begeben sich Kommissario Montalbano und seine Kollegen Spottorno, De Luca und Laurenti auf die Fährte skrupelloser Gegner des Rechtsstaats. Die Sache hat nur einen Haken. Diese leidenschaftlichen Kämpfer für eine gerechte Sache sind allesamt erfunden. Eine Krimi-Woge hat Italien erfasst und eine Renaissance des Genres eingeleitet. Italia Criminale, die italienische Krimiwelle. Sie hören eine Sendung von Maike Albert. Es gibt etliche Tote. Erschossen. 5 Kugeln in der Brust. Der hier, gewaltsamer Erstickungstod. Und die, erstochen, erdrosselt, erhängt. Und dem da drüben haben sie die Pulsadern aufgeschnitten. Mehrere Städte. Bologna, Triest, Vigata und Palermo. Wackere Ermittler. Kommissario De Luca hat einen eigenen Kopf und er vertritt bestimmte Ideale. Ich habe diesen Kriminalkommissar Proteo Laurenti deswegen gewählt, weil er eine Figur ist, die im Leben steht. Die auffälligste Eigenschaft von Lorenzo Lamarca ist seine Ironie. Er ist immer ironisch, auch selbstironisch. Ohne das kommt er nicht aus. Mein Kommissar sollte jemand sein, den man gerne zu sich nach Hause einlädt. Und es gibt die Erfinder der Kommissare. Carlo Lucarelli, früher Polizeireporter, Mitte 40, Kinnbart. Kultautor, Fernsehmoderator, dauernd unterwegs. Ich würde es gerne so machen wie die amerikanischen Schriftsteller und jeden Tag von 9 bis um 5 Uhr schreiben. Das wäre wunderbar. Aber mir gelingt das nicht. Veit Heinichen, Jahrgang 1957 bis 1998 Geschäftsführer eines deutschen Verlages. Wahlitaliener, passionierter Zeitungsleser. Ich recherchiere nicht im Einzelfall, ich recherchiere permanent. Andrea Camilleri, Fernsehregisseur, erst im Pensionsalter erfolgreich. Mit ihm begann die Renaissance des italienischen Kriminalromans. Erfolg ist selbstverständlich etwas sehr Schönes. Und ehrlich gesagt, habe ich ihn mir im Schweiße meines Angesichts erschuftet. Und Santo Piazzese, ein eleganter Mitfünfziger, Biologe an der Universität von Palermo, Filmkenner, Jazzfan. Ein nachdenklicher Typ. Auch wenn der Fall schließlich geklärt wird, gibt es am Ende meiner Bücher immer eine gewisse Bitterkeit. Ich schreibe keine tröstlichen Krimis mit tröstlichen Lösungen. Bologna, Via delle Orche, heruntergekommene Gegend. Ein Toter wird gemeldet. Kommissario De Luca begutachtet den Erhängten. Kaum 20 Jahre alt, gebrochene Nase, ehemaliger Boxer, Faktotum eines Bordells, überzeugter Kommunist. Es ist ein kühler Apriltag des Jahres 1948 und die ersten demokratischen Wahlen stehen kurz bevor. Der ewig von Bauchweh geplagte Kommissario, gerade erst nach Bologna strafversetzt, vermutet einen politischen Hintergrund. Dann taucht eine zweite Leiche auf. Den hier haben sie abgepasst, sagte De Luca. Haben ihm die Gurgel durchgeschnitten und dann ist er den Abhang hinuntergestürzt. Erst danach haben sie in seinen Taschen herumgeschnüffelt. Und als der Nachtwächter auftauchte, sind sie abgehauen. Kommissario Bonoga legte eine Hand auf De Lucas Schulter. Und dieses Mal spürte er sie schwer und unangenehm. Genau wie den aufdringlichen Geruch nach Brillantin. Selbst im Freien, wenn er ihm mit dem Kopf zu nahe kam. Oho, Herr Kollege, machen Sie mal langsam mit Ihren Theorien. Bis auf Weiteres bin ich Leiter der Mordkommission. Und ich gestatte Ihnen nicht, aber da schau nur einer her. Polizeimeister Pugliese hatte die Brieftasche noch gründlicher untersucht und eine viereckige, dünne Karte herausgezogen. Der hier ist Kommunist, Kommissar. Er hat sogar das Parteibuch. Bonoga schnellte vor, ungeachtet der eleganten Abendschuhe, die im blutverschmierten Gras einsanken, und riss Pugliese die Brieftasche aus der Hand. Ein Kommunist? Und das sagst du mir erst jetzt? Gib mal her. De Luca ist ein Typ mit einem eigenen Kopf. Er besitzt bestimmte Ideale. Mehr als von ethischen Vorstellungen ist er von einer Obsession getrieben. Er will die Wahrheit entdecken. Ich finde es spannend, mit einer Figur zu spielen, die per Definitionem positiv besetzt ist, der des Kommissars. Er ist schließlich derjenige, der ermittelt. Ich grabe nach den negativen Seiten und forme daraus einen sehr widersprüchlichen Charakter. De Luca ist eine positive Figur, weil er den Fall löst und die Wahrheit ans Licht bringt. Aber auch eine negative, denn er war Polizist in einer Zeit, in der Polizisten einem brutalen, grausamen und totalitären Regime dienten. Mich interessiert diese Zweischneidigkeit. Mit ausgreifenden Gesten fegt Carlo Lucarelli Papiere von seinem Schreibtisch und malt die Konturen seines Helden in die Luft. 20 Bände umfasst sein Werk inzwischen. Im Schnitt veröffentlicht er alle 9 Monate ein neues Buch. Wer weiß, vielleicht ist der zerknitterte Zettel in seiner Hand ein neuer Verlagsvertrag. Nebenbei moderiert er eine Fernsehsendung über unaufgeklärte Verbrechen, tritt in einer Post-Punk-Band als Sänger auf und bringt in der Turiner Literaturschule Holden Studenten bei, wie man den Spannungsbogen hält. In seiner unaufhörlich arbeitenden Textfabrik agiert Lucarelli wie ein DJ im Ecstasy-Rausch. Er scratcht und mixt, wechselt die Musikfarbe, produziert überraschende Medleys, bis er wieder von vorne loslegt. Gebrochene Helden sind seine große Spezialität. Als er vor 15 Jahren seine Magisterarbeit in Geschichte schreiben sollte und über die italienische Nachkriegszeit in Bologna forschte, verarbeitete Lucarelli das Material zu seinem ersten Krimi. Ich habe mit dem Schreiben angefangen, weil ich kein sonderlich guter Historiker geworden wäre. Es gelang mir nicht, einen geschichtlichen Zeitraum mit wissenschaftlichen Kriterien zu erfassen. Ich fragte mich dauernd, was passiert wäre, wenn eine bestimmte Person etwas ganz anderes gesagt hätte, als sie tatsächlich gesagt hat. Was diese Person sich dabei gedacht haben könnte. Mich faszinierte das, was sich hinter den geschichtlichen Zusammenhängen verbirgt. Aber genau dieser Bereich ist nicht Sache des Historikers, sondern des Schriftstellers. Auch beim zweiten Anlauf wurde deshalb aus der Magisterarbeit nichts. Stattdessen entstand ein weiterer Fall des stets im Regenmantel gewandeten De Luca. Weil einer kleinen Zeitung aus einem Bologneser Vorort ihr Lokalteil zu farblos erschien, engagierte man Lucarelli als Reporter für Mord und Totschlag. Als ich meinen dritten Roman schrieb, war ich als Polizeireporter bei einer Zeitung beschäftigt und habe auf einmal ein Bologna entdeckt, das ich gar nicht kannte. Es war nicht mein studentisches Bologna, eine schöne Stadt mit Partys, Tortellini, Kneipen. Um dieses neue Bologna erzählen zu können, konnte man nur das Genre des Krimis wählen. Und viele Autoren meiner Generation haben herausgefunden, dass der Krimi für die Geschichten, die sie erzählen wollten, aufregende, ganz konkrete und reale Geschichten, die angemessene literarische Form war. Krimis können eine andere Seite der Wirklichkeit aufzeigen. Lucarellis Bücher sind unkonventionelle literarische Krimis voller Stilbrüche und Perspektivwechsel. Er spielt mit den Gesetzen des Genres, überlässt die Kombination der Indizien dem Leser und samplet vom Polizeiprotokoll bis zu Zeitungsartikeln verschiedene Textsorten zusammen. Doch jetzt schaltet der rastlose Verbrechensexperte erst einmal den Fernseher ein und führt sich die Lokalnachrichten zu Gemüte. Einbrüche, Drogenhandel, Mafia. Höchste Zeit, die verwinkelten Gassen der Altstadt von Bologna zu verlassen. Es geht nach Triest. in den äußersten Osten Italiens. Dort hat der unermüdliche Kommissario Laurenti ein Auge auf die neuesten Entwicklungen. Er steckt gerade mitten in einem Einsatz, bei dem es für eine Schieberbande aus Kroatien brenzlig wird. Seine Assistentin hat die Sache von einem Hausdach aus in Angriff genommen. Vorsichtig zog er sich hinauf und schaute sich um. Nur eine Reihe Kamine hob sich vom Nachthimmel ab und ein Schatten lag auf den Ziegeln. Auf allen Vieren kroch er vorwärts. Der schemenhafte Umriss stellte sich als ein ohnmächtiger Kerl mit Glatze heraus, der sehr flach atmete. Laurenti legte ihm Handschellen an und kroch weiter. Beim ersten Kamin richtete er sich auf und entsicherte seine Pistole. Dann machte er noch einen Schritt und sah plötzlich alle Sterne des Firmaments gleichzeitig aufleuchten. Er ging in die Knie, seine Waffe schlitterte mit einem metallischen Klang über die Ziegel und fiel in die Dachrinne. Ein Geräusch wie eben, dachte Laurenti und fiel vornüber. Licht. Woher kam das Licht? Langsam öffnete er die Augen und starrte in eine Taschenlampe. Er wollte sich aufrichten, doch jemand drückte ihn an der Schulter nach unten. Langsam, Kommissario, nicht bewegen. Wir sind auf dem Dach. Es war die Stimme der Kleinen. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht allzu weh getan. Laurenti war immer noch benommen. Poppea hatte einen Mordsschlag. Wie lange war ich weg? Nur ein paar Sekunden. Sie können gut einstecken. Ich habe diesen Kriminalkommissar Proteo Laurenti deswegen gewählt, weil er eine Figur ist, die im Leben steht. Und eben auch nicht nur der Lonesome Hero ist, auch nicht nur der Schimanski, der allein ermittelnde, saufende Typ, der lange Zeit sicherlich sowas wie ja, Vorbildcharakter hatte, des Lonesome Wolves, sozusagen in der direkten Nachfolge von John Wayne stand. Nein. Vielleicht hat dieser Mann etwas mit John Wayne zu tun. Veit Heinichen, aus Baden gebürtig, mit allen Wassern des Verlagsbetriebes gewaschen, seit 2001 mit der Proteo Laurenti-Krimiserie erfolgreich. Er lebt allein, bewohnt ein Haus an der Steilküste, das aussieht wie ein Schiff. Kein Wunder, dass der ehemalige Verlagsexperte hier auf Stoffe kommt, in denen die Küste, das Meer und der Karst, ein Kalksteingebirge oberhalb von Triest, eine Rolle spielen. Ja, man muss erst mal sagen, dass Triest zwar an der Schnittstelle europäischer Grenzen liegt, aber in der italienischen Kriminalstatistik eigentlich ein Schlusslicht darstellt. Also wer hierher fahren möchte, um sich das Autoradio oder die Handtasche klauen zu lassen, der sollte sich besser einen anderen Ort suchen. Das wäre also für einen Ermittler eigentlich ein Paradies, denn es tut sich relativ wenig, gäbe es nicht. Natürlich auch noch den Handel und vor allem den Schmuggel mit Menschen und dessen Auswirkungen in der neuen Sklaverei. Also eine Menge Arbeit für seinen Polizisten. Überdies ist Proteo Laurenti natürlich ein typischer Italiener mit einer italienischen Familie und den entsprechenden Verwicklungen. Drei halberwachsene Kinder halten ihn mit ihren wechselnden Liebschaften und anderen Eskapaden in Atem. Seine faszinierende Ehefrau Laura findet plötzlich Gefallen an Grillpartys und lädt pausenlos Leute ein. Und zu allem Überfluss wird Laurenti bei seinen neuesten Nachforschungen vom Geheimdienst zurückgepfiffen. Ich kam auf den Kriminalroman, weil ich es als ein sehr adäquates Transportmittel finde, um moderne Gesellschaft zu beschreiben. Wenn wir heute eine Zeitung in die Hand nehmen, dann haben wir von der ersten bis zur letzten Seite einen Ermittler, der tätig ist. Ob das nun schwarze Kassen oder Korruption in der Politik ist, ob das die Auswüchse des New Markets waren, die Bilanzfälschung, ob das das Plagiat in der Kultur ist oder auch natürlich immer beliebter das Doping im Sport. Wir leben in einer Gesellschaft, die mit einem rasenden technischen Fortschritt zu kämpfen hat, der oft eben auch ganz neue Gegebenheiten schafft und die häufig auch an der Gesetzeslage vorbeigehen oder dieser sogar voraus sind. Geschickt setzt Veit Heinichen auf den Urtrieb eines jeden Krimi-Liebhabers. Mit dem Kommissar um die Wette zu recherchieren und noch vor ihm dem Übeltäter auf die Spur zu kommen. Falsche Fährten stiften Verwirrung, das Tempo zieht an, plötzlich haben alle möglichen Leute ihre Finger im Spiel Und nach einer aufregenden Verfolgungsjagd quer durch die Bucht geht alles ganz anders aus, als man erwartet hatte. Erleichtert beglückwünschen wir Kommissario Laurenti zu seinem kriminalistischen Gespür. Am liebsten würden wir mit ihm anstoßen. Aber für ein Glas Weißwein ist es noch viel zu früh. Tief unten im Süden, an der sizilianischen Küste, nimmt ein Kollege Laurentis nach einer durchwachten Nacht ein Bad im Meer. Kommissario Montalbano macht sich Sorgen und zweifelt an den Methoden der Polizei. Zu allem Überfluss bekommt er jetzt noch einen Wadenkrampf. Er ließ sich weitertreiben. Die Schmerzen wurden allmählich schwächer, sodass er 2 Schwimmzüge rückwärts machen konnte. Beim 2. Zug stieß er mit seiner Hand gegen etwas. Im Bruchteil einer Sekunde begriff Montalbano, dass dieses Etwas der Fuß eines Menschen war. Direkt hinter ihm machte noch jemand den toten Mann. Und er hatte ihn nicht gesehen. »Entschuldigung«, sagte er hastig. Der andere gab keine Antwort. Er machte nämlich nicht den toten Mann. Er war wirklich tot. Und so wie es aussah, war er das schon ziemlich lange. Poi mi piaceva fare non quei poliziotti all'americana che alle. Ich wollte nicht einen dieser amerikanischen Polizisten erfinden, die morgens um 5 einen Baseball an den Kopf kriegen, um 7 den ersten Schusswechsel überstehen, um 8 jemanden verprügeln und um 10 mit einer Blonden ins Bett steigen. Eine Uhrzeit, um die jeder normale Mensch sich am liebsten gar nicht bewegen würde. Mein Kommissar sollte jemand sein, den man gerne zu sich nach Hause einlädt. Jemand, der seinen Kopf benutzt, der nach der Wahrheit sucht, nicht nach Gerechtigkeit. Weil Camilleri den spanischen Schriftsteller Montalban verehrt, gab er seinem bärbeißigen Polizisten dessen Namen, in italienischer Abwandlung, versteht sich. Nicht nur sein Kommissario Montalbano, auch sein Schöpfer stammt aus Sizilien, was sein schleppender Akzent bis heute verrät. Andrea Camilleri sieht natürlich genau so aus, wie man sich Montalbano vorgestellt hat. Groß und kräftig, ein wenig schwerfällig, mit einer Brille und klugen Augen. Il successo sembra una cosa positiva. Erfolg ist selbstverständlich etwas sehr Schönes und ehrlich gesagt habe ich ihn mir im Schweiße meines Angesichts erschuftet. Schließlich schreibe und veröffentliche ich seit 25 Jahren und die Rezensenten haben meine Bücher immer übersehen. Das war wie eine Seuche. Ein halbes Jahrhundert lang arbeitete der fast 80-jährige Camilleri bei der RAI, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Rom. Zwischendurch verfasste er zum Vergnügen Krimis und historische Romane, die allesamt auf Sizilien spielen und heute reißenden Absatz finden. Ma vede, per esempio, l'ultimo romanzo che è uscito di Montalbano in Italia, è uscito manco un mese fa, che si chiama Il Giro di Boa. Einer meiner letzten Montalbano-Krimis, Das kalte Lächeln des Meeres, hat eine große Kontroverse ausgelöst, und zwar nicht literarischer, sondern politischer Natur. Denn Montalbano steht einem neuen Einwanderungsgesetz extrem kritisch gegenüber. Er kritisiert außerdem die Vorgehensweise der Polizei auf dem G8-Gipfel in Genua. Montalbano ist mittlerweile sehr müde und hat Lust, alles stehen und liegen zu lassen. Dieser Roman war stärker in der Realität verankert als frühere. In einer Anmerkung am Schluss habe ich alle Quellen aufgeführt. Es sind Zeitungsartikel aus den vergangenen Monaten. Auch Camilleri wirkt erschöpft. Er ist der Berlusconi-Regierung überdrüssig und beklagt den Mangel an Moral und ethischen Grundsätzen in seinem Land. Sein Kommissar, der übrigens hervorragend kochen kann, ist ein Experte für die Vergangenheit. Von modernen Polizeimethoden hält der sizilianische Feinschmecker gar nichts. Er versucht, den kriminellen Akt von innen heraus zu verstehen und sich in den Täter hineinzuversetzen. Che significa fare un'indagine per Montalbano? Tentare di costruire. Was bedeutet für Montalbano die Untersuchung eines Delikts? Es geht um die Rekonstruktion einer Person, eines Gesichts, seiner physischen Erscheinung, aber auch seines Denkens auf der Grundlage einiger Informationen. Ganz ähnlich, wie es auch ein Romancier macht. Man hat also einen ganz bestimmten Ausgangspunkt, das heißt einen Raum, einen Verhaltenscode. Und wenn man das umreißen kann, nähert man sich einem Ergebnis. Aber wenn kriminelle Organisationen überhaupt kein Gesicht mehr haben, wenn sie nur noch über das Internet operieren, dann gibt es keinen Raum mehr. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, dem Gegner, dem Mörder in die Augen zu schauen, denn er existiert nicht. Es mangelt Montalbano an den entsprechenden Fähigkeiten. Er ist ungeeignet für diese Art von Recherche. Der arme Montalbano. Zum ersten Mal zweifelt er an seiner Urteilskraft über Gut und Böse. Dabei sehnt sich das italienische Publikum nach moralischer Eindeutigkeit. Jeder Fall von Montalbano war bisher ein Bestseller. Wir wandern noch ein bisschen in Camilleris Heimatort Porto Empedocle umher, der in den Krimis Vigata heißt. Inzwischen hat die Gemeindeverwaltung diesen erfundenen Namen sogar adoptiert und auf das Ortsschild schreiben lassen. Vigata Porto Empedocle ist nicht gerade das, was man sich unter einem idyllischen Küstenstädtchen vorstellt. Eine Betonhölle mit staubigen Straßen, überall Rohbauten, die langsam zerfallen. Weit hinten ein schmutziger Streifen Meer. Italien mit seinen Widersprüchen und heillosen Verstrickungen, das ist eine Erklärung für den bahnbrechenden Erfolg der Kriminalromane. Anfang der 90er Jahre kamen die großen Korruptionsfälle ans Licht. Die Aktion Mani Pulite, saubere Hände der Mailänder Richter, legte das Ausmaß der Verwahrlosung bloß und ein unlauterer Geschäftsmann wie Berlusconi konnte plötzlich Millionen von Wählern auf sich vereinen. Das erforderte Reaktionen, auch von Seiten der Literatur. Irgendwie musste man die neue Wirklichkeit in den Griff bekommen und beschreibbar machen. Der Krimi mit seinen eindeutigen Regeln bot da eine gute Grundlage. Zu den vielen Abgründen gesellten sich dann auch ein paar angenehme Eigenschaften Italiens hinzu. Schließlich hat jede Region eine eigene Küche, einen eigenen Dialekt und einen charakteristischen Menschenschlag hervorgebracht. Und die Kommissare verkörpern diese regionalen Eigenarten. Ihre geografische Umgebung fließt in die Geschichten mit ein. Außerdem pflegen die Ermittler inmitten der globalisierten Welt sprachliche Marotten und typische kulinarische Vorlieben. Das gilt auch für Lorenzo Lamarca, einen Biologen und erprobten Freizeitdetektiv, und seinen Freund Commissario Spottorno. Sie sind Palermitaner. Ihr Erfinder heißt Santo Piacese und hat denselben Beruf wie sein Held Lamarca. Cos'è un giallo? Nella maggior parte dei casi è sviluppare un'indagine poliziesca su un caso, per esempio, di omicidio. Worum geht es bei einem Krimi? Meistens doch darum, durch eine polizeiliche Untersuchung einen Mord aufzuklären. Der Fortgang dieser Untersuchung ähnelt Experimenten, wie sie tagtäglich Biologen in jedem Laboratorium der Welt durchführen. Ich bin zum Beispiel Spezialist für eine bestimmte Sorte von Proteinen, die man mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. Wenn ich herausfinden will, wie viel so ein Protein wiegt, kann ich es natürlich nicht auf eine Waage legen, sondern muss indirekte Methoden anwenden. Chromatographie durch Filtration, Spektrometrie. Da bekomme ich dann bestimmte Werte heraus, die mir Rückschlüsse auf das Gewicht erlauben. Wenn jemand eine Leiche findet und den Mörder nicht kennt, muss er zuerst die Identität des Opfers klären und dann sein Umfeld rekonstruieren. Wir begleiten den distinguierten Wissenschaftler, taubenblauer Staubmantel, violetter Schal, auf seinem Weg durch die Stadt und kommen zu seinem Lieblingsort, der Piazza Reale. Ciao, Joe. Über der Piazza Reale liegt ein eigentümlich grün schimmerndes Licht. Das kommt von den vielen Palmen, die hier gepflanzt sind. An diesem arabischen Zaubergarten lässt Piazzese ab und zu seine scharfsinnigen Helden innehalten, meistens in Gedanken bei einem komplizierten Verbrechen. Aber jetzt hat La Marca gerade einen Toten entdeckt. An einem Samstagvormittag bei 42 Grad im Schatten und Scirocco. Ich griff zum Telefon, wählte die Nummer des Polizeipräsidiums und verlangte meinen Freund Vittorio Spotorno, seines Zeichens Kommissar. Wenn ihr glaubt, dass ich einer nur, weil wir uns in diesen Breitengraden befinden, damit begnügt, die Polizei zu rufen, einen Todesfall zu melden, den Hörer aufzulegen und amen, dann habt ihr euch getäuscht. Besonders, wenn der Anrufer ein Ex-68er ist. Gebildet, intelligent, raffiniert, ironisch und selbstbewusst. Was haltet ihr von diesem Selbstporträt? Und darüber hinaus bin ich, wenn das Licht von einer bestimmten Seite fällt, beinahe schön. So wie Peter O'Toole in dem Film »Was gibt's Neues, Pussy?« Kino ist eine meiner Leidenschaften. Doch er, O'Toole, ist blond und ich bin schwarz wie der Teufel. Das nur zu eurer Information. Als ich im Polizeipräsidium anrief, wusste ich nicht, ob Spotorno tatsächlich im Dienst war. Doch die Telefonistin stellte die Verbindung her. »Spotorno. Vittorio? Ich bin's, Lorenzo. Ist dein Pass abgelaufen?« »Ach, lass das doch sein. Was heißt dir Pass? Vito, hier gibt es einen Toten.« »Was für einen Toten? Wo? Was weiß denn ich, was das für ein Toter ist? Soweit ich von hier aus sehen kann, hängt er noch immer am Baum.« »Aber von welchem Baum sprichst du denn? Ist bei dir vielleicht eine Sicherung durchgebrannt? Von wo aus telefonierst du eigentlich?« »Was glaubst du wohl, wo ich bin? In meinem Zimmer, wo denn sonst? Und der Tote ist dort draußen, in den botanischen Gärten. Spreche ich vielleicht Chinesisch?« »Ist schon gut. Beruhige dich wieder und sag mir genau, wohin ich kommen soll.« La Marca redet so, als habe er gerade eine Zigarette im Mundwinkel. Er gibt sich cool und eingeweiht. Doch er liefert ein genaues Porträt der sizilianischen Metropole. Die untergründige Präsenz der Mafia fließt beständig mit ein. Der Biologe und sein Freund Kommissario Spotorno verstehen ihr Geschäft und finden auf viele Fragen eine Antwort, auch wenn sich am Ende des Falls keine rechte Erleichterung einstellt. Piazzeses Krimis sind beunruhigende Milieustudien. Es mag Täter geben und Erklärungen für einzelne Fälle, aber Korruption, Verbrechen und unmoralisches Handeln haben sich tief in die Gesellschaft hineingefressen. Eine Erklärung für die Popularität des Krimis ist sicherlich auch, dass die umfangreicheren investigativen Recherchen aus den Zeitungen verschwunden sind. Die großen Zeitungen und die Provinzblätter erst recht bieten keine derartigen Untersuchungen mehr, was eigentlich ihre Existenz erst rechtfertigen würde. Also müssen Santo Piazzese, Veit Heinichen, Andrea Camilleri und Carlo Lucarelli diese Aufgabe übernehmen. Mit Journalisten können sie locker konkurrieren und ihre Helden haben den skrupellosen Bossen und eiskalten Politikern einiges voraus. Kommissario De Luca, Kommissario Laurenti, Montalbano, La Marca und Spotorno sind scharfsinnige Aufklärer im Kampf mit dem Bösen. Sie sind leidenschaftlich, belesen, mutig, haben starke Prinzipien und einen Sinn für gute Küche. Italien scheint in guten Händen zu sein, zumindest solange diese Kommissare in Aktion sind. Achtung, da hinten wird schon wieder geschossen. Eine literarische Renaissance. Italia Criminale. Die italienische Krimiwelle. Sie hörten eine Sendung von Maike Albert. Es sprachen Frank Arnold, Michael Hahnemann und die Autorin. Regie Beate Ziegs. Ton Alexander Brennecke, Redaktion Dorothea Westphal.